Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute kümmern wir uns mal um ein richtig angenehmes astronomisches Thema. Die Bevölkerung des Universums, kann man ja so sagen, sind die Galaxien. Es gibt unterschiedliche Typen von Galaxien, haben wir schon mal bearbeitet. Es gibt die elliptischen Galaxien, es gibt die Scheibengalaxien, es gibt auch so Zwischenformen, so linsenförmliche Galaxien. Also abgesehen davon, dass man sich sowieso fragen muss, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass in einem expandierenden Universum, in dem sich der Raum ständig ausbreitet, überhaupt gewisse Gebiete sozusagen ihr eigenes Ding gemacht haben und unter ihrem eigenen Gewicht zusammengefallen sind, das kann man sich ja fragen. Strukturentstehung im frühen Universum. Wollen wir uns heute einer ja, fast häuslichen, ja, heimlichen Frage zuwenden, nämlich der Frage, wie entstehen Balkengalaxien? Balkengalaxien sind eine besondere Form und wir werden, wie üblich, wie Sie ja schon wissen, von Alpha Centauri vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, ja, auch wenn es sich hier um Balken handelt, um Balkengalaxien, und werden am Ende, wie bei fast jeder Frage zum Thema Galaxien, bei der dunklen Materie landen. Jetzt werden Sie sich fragen, jetzt kommt der mit Balkengalaxien, ich weiß ja gar nicht, was eine Balkengalaxie ist. Dann zeigen wir Ihnen jetzt mal eine. Das ist eine Balkengalaxie. Sie sehen also die Spiralarme am Rand. Ja, ist klar, die Spiralgalaxien, das kennen wir schon. Und in der Mitte, also durch das Zentrum durch, geht offenbar etwas, was wir in der Astronomie als Balken bezeichnen, nämlich eine elongierte, eine länglich ausgedehnte Struktur, in der Sterne drin sind. Das können Sie schon mal merken. Sterne sind da, bewegen sich da drin. Gas. Und achten Sie bitte auf die Staubstreifen. Ja. Die Staubstreifen sind eine ganz wichtige Angelegenheit, weil die verraten etwas darüber, was sich da abspielt. Wo fangen wir das Ding jetzt an? Ja, machen wir es doch so. Also, Balkengalaxien zunächst einmal sind Scheibengalaxien. Und alle, die schon mal getöpfert haben, die wissen, wie ein Balken entsteht. Ja, doch. Wenn nämlich die Töpferscheibe sich zu schnell dreht, dann haut es Ihnen diesen Tonklumpen einfach in Form von so einer länglich ausgedehnten Struktur von der Platte runter. Das hat also offenbar, muss es was damit zu tun haben, ob sich etwas schneller dreht oder langsamer dreht. Fangen wir also folgendermaßen an. Wir haben eine Scheibe und in dieser Scheibe bewegen sich auf Kreisbahnen, also auf kreisrunden Bahnen, also, komplett kreisrund, bewegen sich Sterne und sagen wir auch mal Gaswolken. Ja? Das heißt, wir haben die Rotation und gleichzeitig muss aber ja noch was da sein, damit diese Struktur überhaupt stabil im Universum vorliegt, nämlich die Gravitation. Die Gravitation, die Schwerkraft sorgt dafür, dass dieses System, obschon es intrinsisch, also im Inneren rotiert, zusammenhält. Okay? Soweit, so gut. Alright. Also wir haben jetzt die Scheibe und jetzt fangen wir mal an, an diesen Kreisbahnen ein wenig zu ein bisschen zu stören. Also unter uns gesagt, was wir jetzt machen, ist Störungstheorie. Also wir machen ja nur Theorie, viel Astronomie ist ja Theorie, wir können ja keine Experimente machen, wie Sie wissen. Wir können ja nur die Dinge aufnehmen, die da kommen. Also wir machen jetzt mal im Geiste, machen wir mal Störungstheorie, indem wir also eine kreisrunde Bahn ein wenig stören. Das heißt, wissen Sie, was das heißt? Das bedeutet, dass an gewissen Stellen in dieser Scheibe die Sterne etwas häufiger vorhanden sind als an anderen Stellen. Wenn Sterne sich anhäufen, was bedeutet das? Das bedeutet eine Erhöhung der Masse, der örtlichen Massendichte. Und was bedeutet das für die anderen Sterne? Da die Gravitation ja anziehend ist, dass die anderen Sterne, die ja noch auf Kreisbahnen verlaufen, ja, um das Zentrum sich herumdrehen, dass die ebenfalls zu dieser Massendichte hingezogen werden. Das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Instabilität hier vor uns. Wenn wir also diese Kreisbahn eines Sterns ein bisschen stören, hin zu einer elliptischeren Bahn, dann versuchen die anderen Sterne dieser Störung tatsächlich zu folgen und verstärken damit noch die Störung. So. Und jetzt haben wir schon eigentlich alles zusammen, um Balken zu machen. Also, dadurch, dass jetzt sehr viele Sterne von diesen axialsymmetrischen, kreisrunden Bahnen in einer Galaxie immer mehr und mehr radial, also hin zu dieser Verdichtung strömen, erzeugt man im Innern einer Galaxie einen Balken. Und diese Erzeugung hängt natürlich jetzt wahnsinnig davon ab, wie hoch die Bewegungsenergie der Sterne ist. Ja? Solange also die Gravitation an diesen Bahnen richtig ziehen kann, kann ein Balken entstehen. Wenn aber die Bewegung dieser Teilchen sehr schnell ist, dann hat der Balken keine Chance. Also, aufgemerkt, ja, erstens, Störungen im Potenzial, im Gravitationspotenzial, im Schwerkraftfeld der Galaxien führt dazu, dass aus den kreisrunden Bahnen elliptische Bahnen werden. Und die elliptischen Bahnen sind im Prinzip nichts anderes als kreisrunde Bahn plus einer Schwankung um das Zentrum. Und diese Schwankung hat was mit der Bewegungsenergie eines Teilchens zu tun. Und gleichzeitig wird das Ganze im Gravitationsfeld festgehalten. Ist nicht einfach. Diese Strukturen, die Sie da sehen, wenn Sie eine Spaltengalaxie sehen, so wie überhaupt jede Galaxie, ist ein Drehimpuls-Transportphänomen. Ja, die Galaxien sind nicht umsonst so, wie sie sind. Ja, wie heißt es so schön? Gott und die Natur tun nichts vergeblich, hat Aristoteles gesagt. Also in der Natur heißt es in dem Fall, eine Galaxie ist ein Drehimpuls-Transportphänomen. Der Drehimpuls wird nämlich nach außen transportiert. Dadurch kann sich das System stabilisieren. Und ein Balken ist ein solches Drehimpuls-Transportphänomen. Kann man sich auch gut vorstellen. So ein Balken, also nehmen wir mal an, mein Arm wäre ein Teil eines Balkens in der Galaxie, der dreht sich starr, also wie ein großer Rührlöffel. Das bedeutet, ich kann Drehimpuls über den gesamten Arm nach außen transportieren. Ich habe also eine große Länge zu verfügen. Nun, mein Arm ist nicht lang, das weiß ich auch. Ja, aber in den Galaxien sind diese Balken ein paar tausend Lichtjahre lang. Die gehen ja durchs Zentrum durch. Ich kann also Drehimpuls von innen nach außen transportieren. Und was bedeutet Drehimpuls von innen nach außen zu transportieren? Dass das Material in das Zentrum hineinlaufen kann. Namentlich Sterne können hineinlaufen und aber am Anfang einer eines Lebens einer Milchstraße, also einer Galaxie, vor allen Dingen das Gas. Balken sind, und wenn Sie sich noch erinnern, vielleicht können wir doch das Bild nochmal zeigen von dieser wunderbaren Balkengalaxie, die ist nämlich so schön, da muss man doch nochmal vielleicht das ein oder andere Wort erwähnen. Denn Sie sehen vielleicht am Rande des Balkens, da beginnen die Spiralarme. Und man kann sich das richtig vorstellen, wie dieser Balken in dieser Stern- und Gasmaterie der Galaxie herumrührt und am Rand sozusagen diese Spiralarme erzeugt. Die Spiralarme sind da angehängt, wo der Balken aufhört. Übrigens, am Rande sei bemerkt, sowas so ähnlich, nicht ganz so stark balkig, sieht wahrscheinlich unsere Milchstraße auch aus, von der wir ja nicht wissen können, wie sie aussieht, weil wir ja, ne, wir sitzen ja mittendrin, wir sehen ja die Galaxie vor lauter Sternen nicht, weil wir mittendrin sitzen. Also nochmal zurück. Wir haben also bei den Balkengalaxien es mit etwas zu tun, was nur deswegen entstanden ist, weil dadurch der Drehimpulstransport, also das Abgeben von Drehenergie nach außen, viel, viel schneller geht als durch simple Reibung. Reibung würde bedeuten, dass in der galaktischen Scheibe, ja, in dieser großen Struktur, sich die Gasringe aneinander reiben und sozusagen sukzessive peu à peu den Drehimpuls so nach außen transportieren. Man spricht vom Lorentransport, ne? Bergbau, dass man also das von einer Lore zur anderen deckt. Nee, so ein Balken ist ein großer Hebelarm und dadurch kann man viel mehr Drehimpuls transportieren. Und das führt dazu, dass Gas zum Beispiel viel mehr Drehimpuls verliert. Das Gas strömt rein in die Galaxie, bildet noch stärkere Balken aus und es bilden sich vor allem, das hat man ja auf den Bildern gesehen, diese Staubstreifen. Staubstreifen sind kaltes Gas, also Gas, was ehemals vielleicht mal heiß gewesen ist, aber abgekühlt ist. Und in diesem Gas entstehen Sterne. Also, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie das überhaupt, wie eine Balkengalaxie grundsätzlich zustande kommt. Praktisch wäre die Vorhersage meiner gesetzlichen Ausführung, dass jede Galaxie, jede Scheibengalaxie im Grunde genommen als Balkengalaxie beginnt. Dass wir heute ein Drittel der Scheibengalaxien als Balkengalaxien im sichtbaren Bereich sehen, ja, das ist sozusagen eine Enttäuschung. Müsste man sagen, wie kommt denn das? Ist denn die Theorie von der Entstehung von Balkengalaxien falsch, dass das also so eine Instabilität ist? Nein, es hat sich nämlich herausgestellt, wenn man Galaxien im Infraroten betrachtet, dann sieht man, dass zwei Drittel aller Scheibengalaxien Balkengalaxien sind. Und im Grunde genommen könnte man die Aussage so weit erweitern, weil man die Galaxien ja nicht alle bei ihrer Entstehung, ja, beobachten kann, sondern man sieht sie ja dann im entwickelten Zustand, dass vermutlich tatsächlich alle Scheibengalaxien mit Balken anfangen, weil der Gasanteil in den Galaxien so hoch ist, dass diese Störungen sehr stark werden. Und wissen Sie auch, warum die beim Gas so viel stärker werden als bei den Sternen? Weil das Gas kühlen kann. Ja, durch Strahlung. Das Gas kann seine kinetische Energie durch Strahlung abgeben. Und dadurch wird die Möglichkeit der Instabilität natürlich größer. Bei den Sternen, also wenn wir mal Sterne, die einzelnen Sterne als Teilchen auffassen, die Sterndichte in Galaxien ist ja so gering, die Sterne sind eine sogenannte dissipationsfreies Medium. Das heißt, die werden höchstens heißer, aber die können nicht kühler werden. Ein Stern ist dynamisch, die Sternpopulation von Galaxien ist dynamisch stabiler als das Gas. Also, Für die Entstehung von Balkengalaxien ist es ganz wichtig, dass genügend Gas da ist und dass noch nicht zu viele Sterne da sind, die das Ganze, also so hohe kinetische Energie haben, dass man davon sprechen kann, eine Galaxie sei dynamisch heiß. Dynamisch heiß heißt, das Ding ist stabil. Mit anderen Worten, woher kommt denn jetzt die Geschwindigkeit von den Sternen? Wieso werden die denn immer heißer? Und jetzt sind wir, jetzt machen wir also den ganz großen Schlenker. Wenn wir also auf der einen Seite sagen, wir eine Gasscheibe ist instabil, es entstehen Balken, es entstehen Spiralarme, da aber in diesen Verdichtungen, in den Gasverdichtungen, die Spiralarme und Balken erzeugen, entstehen ja Sterne. So. Und jetzt müssen wir natürlich zurückkommen zu der alten Frage, wie entsteht überhaupt eine Galaxie? Und das entsteht ja eben auch nicht, weil nur leuchtende Materie da ist. Als alte Alpha Centauri-Seher wissen Sie natürlich längst, worauf ich abhebe. Galaxien gibt es ja nur deshalb, weil es dunkle Materie gibt. Ja, die konnte sich ja viel früher zu Schwerkrafttöpfen zusammenfinden als die leuchtende Materie. Na, das müssen wir mal wieder besprechen. Nächste Gelegenheit bei den bei der Rekombination, ne? Also bei der Hintergrundstrahlung. Nee. Also dunkle Materie muss da sein. Und das sieht man auch bei den Balkengalaxien. Nämlich das Verschwinden von Balken. Von Balkengalaxien, ja, also das langsame Verschwinden eines Balkens, Sie können sich das richtig vorstellen, der Balken reibt sich sozusagen ab, irgendwann ist er weg. Ja. Dieses Verschwinden von Balken führt, kann man nur erklären, mit der Existenz von einem dunklen Materiehalo. Die leuchtende Materie in einer Galaxie ist umgeben von einer Atmosphäre von dunkler Materie, die zum Beispiel Sterne beschleunigt. Und je mehr Sterne immer schneller werden, umso weniger ist die Galaxie in der Lage, noch einen Balken zu halten und zu erzeugen. Ganz anders ist es natürlich, wenn zum Beispiel so eine Galaxie mit einer anderen wechselwirkt, ja, und von der zum Beispiel Gas bekommt, durch die Gezeitenkraft, reißt eine Spirale, ja, reißt eine Spirale der anderen Spirale das Gas raus. Das heißt, da das Gas durch die Spiralarme und durch die Wechselwirkung Drehimpuls verliert, kann es in den Topf einer Galaxie hineinlaufen. Was passiert da innen drin? Das Gas ist auf einmal da, das System ist also dadurch kühler und es entsteht ein Balken. Der Balken führt nun dazu, dass noch mehr Gas nachströmen kann, ja, bis dann wieder die Reibung die ganze Sache zerlegt hat. Und so können also nacheinander Balken immer und immer und immer wieder in Galaxien aufgebaut werden, solange nur genügend Gas nachströmen kann. Jetzt ist der Hammer ist natürlich folgender. Man kann mit diesen Balken sogar erklären, wie in den Zentren von Galaxien supermassive schwarze Löcher entstanden sind. Denn dadurch, dass der Balken sozusagen eine Rutschbahn für das Gas anbietet, sodass es völlig, also mit sehr hoher Geschwindigkeit in das Innere einer Galaxie hineinfließen kann, ja, ist der Balken die unabdingbare Voraussetzung, zumindest in Scheibengalaxien, dass im Zentrum von Galaxien genügend viel Sterne entstehen und daraus sich dann im Inneren tatsächlich auch supermassive, also was heißt, supermassiv sind welche, sagen wir mal mit 10 bis 100 Millionen bis einige Milliarden Sonnenmassen, schwarze Löcher. Dafür ist es also wirklich notwendig, dass diese Balken da sind. Die Balkengalaxien sind ein Zeichen für die Entwicklungsfähigkeit von dynamischen Systemen wie Galaxien. Und sie zeigen, dass man also die Galaxienentwicklung insgesamt nur verstehen kann, wenn man also dunkle Materie mitnimmt, wenn man leuchtende Materie mitnimmt. Und da kommt es darauf an, dass man eben nicht nur einmal hinschaut, wie beim Optischen, sondern eben sogar im Infraroten hinblickt. Und da heißt es so schön, ja, also wenn man was sehen will, da reicht ein erster Blick. Wenn man aber was erkennen will, da muss man schon noch mal hingucken. In diesem Sinne.